Genügt es Ihnen denn nicht, dass wir das Buch auf dich hinabgesandt haben, das Ihnen verlesen wird? Darin ist wahrlich eine Barmherzigkeit und eine Ermahnung für Leute, die glauben.